WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, die ganz kleine Verspätung bitten wir zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute auch wieder freie Themennacht. Gerne könnt ihr anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Nick ist hier, Nick ist 25, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Nick. Ah, Nick, du bist Nick von gestern. Genau, von gestern. Ja, wir haben gestern miteinander geredet und hatten leider nur so wenig Zeit, sodass wir dann überlegt haben, komm, 2 Minuten, das ist ein großes Thema, das reicht nicht, wir rufen dich jetzt nochmal neu an. Super. Du bist, ich fasse mal kurz zusammen, du bist ein transsexueller Mensch. Genau. Früher Frau, jetzt auf dem Weg zum Mann, daher auch Nick. Genau. Da stehen nächstes Jahr einige Operationen an. Ja. Und wir haben gestern so in der Eile darüber gesprochen, wie ein Penis geformt wird. Genau. Das hast du uns so grob erklärt. Eine Frage ist aber uns allen noch offen geblieben. Darüber haben wir auch im Nachhinein hier in der Redaktion noch gesprochen. Der Penis wird aus Haut vom Arm oder vom Bein auch geformt. Genau. Aber was kommt in den Penis rein? Was ist der, quasi jetzt mal salopp gesagt, der Füllstoff? Ja, also der Füllstoff, also so einen direkten Füllstoff gibt es ja nicht. Die Hautlappen, die man nimmt, die rollt man halt relativ kompakt zusammen, sag ich mal, lässt halt noch ein bisschen Luft, damit halt irgendwann die Zylinder noch rein können, weil die müssen ja auch Platz finden. Ne? Was muss da rein? Die Zylinder für eine eventuelle Versteifung des Penis irgendwann mal. Genau, das hast du gestern erklärt, dass man das dann aufpumpt, dass unter der Haut, unter der Bauch, Hautoberfläche ein kleines Pumpsystem ist, das genau. Den Penis dann irrigieren lassen kann durch Pumpen. Genau. Mhm. Ja. Also, es geht irgendwie mit Haut. Ich merke schon, so ganz klar kriegen wir es nicht hin, aber irgendwie wird es dann gebaut. Das ist ziemlich medizinisch kompliziert. Also ich hab mir das angesehen, mehrfach. Mhm. Und aber das zu erklären ist halt verdammt schwer. Also, glaube ich. Also ein Experte dazu ziehen. Ja. Kann man denn dann mit diesem Penis einen Orgasmus erleben? Ja, kann man. Wie geht das? Naja, also man entfernt ja das weibliche Geschlechtsorgan nicht direkt, sondern man näht die Scheide an sich nur zu, legt den Kitzler frei und versenkt ihn im Glied selbst. Also man verlängert den ersten Stückchen. Mhm. Eine Vor-OP, die muss man halt haben. Und ganz profan ausgedrückt, wird der Kitzler in diesen neuen Penis rein operiert? Der neue Penis wird quasi da rum operiert. Ah, verstehe. Das die Hormontherapie ist ja halt schon der Vorteil, dass sich dieser Kitzler ja generell schon ziemlich vergrößert hat und weiterhin vergrößert. Also es ist und bleibt natürlich eine komplizierte Geschichte. Genau. Und ein großer Eingriff, ein großer chirurgischer Eingriff auch. Denn alles, was du in dir trägst, noch als Frau aus deinem alten Frauenkörper, muss ja entfernt werden. Das wird demnächst mit entfernt, ja. Weil dadurch, wenn man, also man könnte das auch drin lassen, theoretisch, dann geht man aber eine erhöhte Krebsgefahr ein und da möchte ich mich ja nicht unbedingt aussetzen. Mhm. Wenn du an diese großen operativen Eingriffe denkst, das sind ja mehrere, denen du dich unterziehen musst. Mhm. Was für ein Gefühl hast du, wenn du daran denkst? Ja, zum einen natürlich Angst, ob alles gut geht, ob es dann halt auch dementsprechend so aussieht, wie ich es mir wünsche und wie ich es mir vorstelle. Zum anderen aber auch große Freude darauf, halt auf die Zeit danach. Mhm. Letztendlich, ne? Wie ist denn das für dich, wenn du jetzt beim Duschen nach unten guckst und siehst dein weibliches Geschlechtsteil. Was empfindest du da? Ekel. Ekel? Ja. Also so heftig sogar? Ja, doch, kann man so sagen. Also das ist halt, das ist halt durch die Jahre hinweg ist es halt immer stärker geworden. Also erst war das Gefühl, dass so, das passt nicht zu mir, das gehört nicht zu mir und irgendwann formt sich dann halt das wirklich in Ekel. Also ich möchte mich nicht wirklich so angucken. Mhm. Hast du? Ich muss es ja, aber... Du musst es zwangsläufig, ja klar, ja, ja. Hast du denn so in den letzten Jahren Geschlechtskontakt mit irgendjemandem gehabt? Ja, ich war bis vor kurzem noch in einer festen Partnerschaft, habe die jetzt erstmal aufgelöst. Mit einem Mann? Ja. Nee, mit einer Frau. Mit einer Frau, ach so, ja. Kompliziert. Ja, ja. Sie wusste von Anfang an Bescheid, also so war das nicht. Ja. Sie ist auf den Weg zum Teil mit mir gegangen und geht ihn noch weiterhin mit mir. Ich habe die Beziehung nur erstmal beendet, weil ich halt durch die Hormontherapie ja doch in diverse Stimmungsschwankungen verfalle. Mhm. So wie das ein normaler pubertierender Junge halt hat. Ich habe jetzt quasi eine zweite Pubertät. Mhm. Und ich möchte ihr den Stress, den sie mit mir dadurch hat, nicht wirklich weiter aussetzen. Mhm. Das heißt, wenn alles dann fertig gebaut ist, wirst du weiterhin auf Frauen stehen, also ein heterosexueller Mann sein. Genau. Ja. Mhm. Also mein vorrangiges Ziel ist jetzt halt erstmal, um auch die Beziehung zu meiner Freundin, gerade Ex-Freundin, wie auch immer man das bezeichnen möchte, wieder hinzubekommen, schon mit mir selbst klarzukommen, diese Stimmungsschwankungen, sage ich mal, in den Griff zu bekommen und da eben soweit geprägt sein und ausgeprägt sein, dass das wirklich kontrollierbar ist für mich. Mhm. Die Beziehung ganz normal wie eine heterosexuelle Beziehung weiter. Die Beziehung möchtest du denn irgendwann weiterführen mit der? Ja, definitiv. Also die wollen wir beide weiterführen. Aber das ist doch merkwürdig, dass jetzt hat deine Freundin einen Kontakt mit einer Frau, also einen lesbischen Kontakt. Dann hat sie einen heterosexuellen Kontakt. Richtig. Und das ist für sie okay. Das ist der Vorteil einer Freundin, die bisexuell ist. Das stimmt natürlich. Das stimmt. Wie reagiert dein direktes Umfeld, also deine Freunde oder deine Familie, auf diese große Umwälzung in deinem Leben? Also die stehen alle komplett hinter mir. Natürlich ist es für alle erstmal ein großer Schock gewesen, sage ich mal, weil eben niemand so direkt damit gerechnet hat. Also sie konnten sich alle irgendwie denken und haben es auch irgendwie gewusst, aber dachten halt nicht, dass ich es wirklich irgendwann durchziehe. Mhm. Und ja, mittlerweile kommt da jeder super mit klar. Das ist eine gute Nachricht, das so zu hören. Da haben sich die Zeiten schon sehr verändert. Früher war das natürlich ein Riesending oder mit ganz viel Tabubrüchen verbunden. Das ist heute dann schon eher, vielleicht gehört es auch zur Normalität, dass sowas passiert. Ja, also der Einzige, der damit tatsächlich noch ein kleines Problem hat, ist mein Vater. Mhm. Aber es gibt sich mittlerweile auch. Ja. Wächst dir denn schon der erste Bart? Der erste Pflaum, ja. Der erste Pflaum. Das muss ja auch kurios sein, wenn man sein Leben lang keinen Bart hatte, als Frau im Frauenkörper und dann plötzlich wächst ein Bart. Wie ist denn das? Es ist ein schönes Gefühl. Mhm. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gefühl, weil man spürt halt endlich, da passiert was. Ja. Also man hört es nicht nur, sondern man sieht es nämlich auch. Es ist ja nicht nur der Bart, der wächst, es wachsen ja auch an sämtlichen anderen Körperstellen Haare. Ja. Oder fallen aus. Ich habe gerade gar nicht gefragt, du bekommst dann auch künstliche Hoden. Aus was bestehen diese Hoden? Die Hoden sind eigentlich einfach nur zwei Silikonimplantate. Ach so. Ja. Also, hast die du mal, Scheide, ja? Die Scheide wird ja nur zusammengenäht, das bleibt ja trotzdem da, diese Haut, und diese Haut wird halt dafür einfach genommen. Verstehe. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt die inneren oder die äußeren Schamlippen sind, das kann ich ja nicht genau sagen. Ja. Aber eins von den beiden wird dann der Hoden sein. Hast du mal mit jemandem gesprochen, der genau so einen Eingriff hinter sich hat und wie der das dann... Ja. Ja, mit mehreren schon. Und wie haben die so von ihrer Sexualität gesprochen? Wie haben sie, oder wie erleben diese Leute, die Männer, ihre Sexualität? Besser als je zuvor. Besser als je zuvor. Ja. Also die sagen zwar alle, klar, es ist am Anfang schwierig, weil du nicht genau weißt, wie du mit dem Ding jetzt umgehen sollst. Mhm. Völlig normal. Mhm. Aber mit der Zeit wird es halt immer besser. Das lernst du schnell, Nick. Da bin ich gut optimistisch, dass das schnell funktioniert. Ja, du bist ja sehr positiv und sehr optimistisch eingestellt, grundsätzlich. Ja. Das ist doch eine tolle Sache. Also das nächste Jahr ist sehr entscheidend für dich, ne, was die Operationen betrifft. Ja, also. Bis Ende des Jahres, sagtest du gestern. Ja, wahrscheinlich. Also wenn ich Glück habe. Die erste OP ist jetzt beantragt worden bei der Krankenkasse, die ist durchgerutscht. Das ist soweit alles klar und dann muss ich halt weiter das alles beantragen. Mhm. Und je nachdem, wie schnell die sich anstellen, umso schneller kommen halt auch die OPs. ist alles kompliziert und langwierig. Zahlt die Krankenkasse alle Kosten? Ja. Weißt du so insgesamt, wie hoch so eine Geschlechtsumwandlung anzusiedeln ist, in welchem Kostenbereich? Also ich kann dir von einem Bekannten erzählen, der hat sich das machen lassen in einer Privatklinik in Potsdam. Mhm. Der hat alles auf einmal machen lassen, lag 16 Stunden letztendlich im OP. Boah. Und alles in allem mit Aufenthalt etc. pp. Hat das gekostet 750.000 Euro. Wie viel? 750.000. 750.000 Euro? Ja. Ja, das war wahrscheinlich dann so eine Luxus-Privatklinik mit allem Schnickschnack. Aber ja, gut, das sind schon aufwendige Operationen, also das kann schon sein. Wobei, der Betrag erscheint mir sehr hoch. Die Operationen an sich kosten eine 500.000 alle. Wahnsinn, Wahnsinn. Lieber Nick, schön, dass wir nochmal gesprochen haben. Ich wünsche dir, wir drücken dir die Daumen für nächstes Jahr und dass du dann wirklich dann am Ende des nächsten Jahres rundherum ein Nick bist. Ja, davon gehe ich aus. Ja, davon gehe ich jetzt auch aus, nachdem, was du erzählt hast. Alles Gute. Danke dir. Tschüss, ciao. Schönen Abend noch, ciao. Dankeschön. 0800 220 50 50, das ist unsere Kostenfallnummer für euch. Und hier ist Linda. Linda ist 57. Guten Morgen, Linda. Ja, guten Morgen, Domian. Linda, schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, also eigentlich geht es um eine Erfahrung mit einer Traumatherapeutin, wo ich heute das zweite Gespräch hatte. Und zwar, der Grund dafür ist der sexuelle Missbrauch durch meinen Vater. Und das liegt sehr lange zurück? Das liegt sehr lange zurück, genau. Wie alt warst du da? Ja, das fing so mit im Alter von 4 Jahren an. Mhm. Und ging so über knapp 10 Jahre. Eine furchtbare Zeit. Ja. Deine Mutter hat nichts gemerkt? Meine Mutter hat alles mitbekommen. Und hat das geduldet? Ja. Sie hat es dann erst unterbunden, als die Gefahr bestand, dass ich hätte schwanger werden können. Hat die Mutter das mal sogar gesehen, dass ihr Mann, also dein Vater, das mit dir gemacht hat? Ja. Die hat es sogar gesehen. Wie war das? Wie kam das? Ja, das geschah mehr oder weniger in einem und demselben Bett. Im Ehebett der Eltern? Ja. Die Mutter liegt links, der Vater liegt rechts und du in der Mitte? Genau. Und der Vater macht das mit dir? Genau. Und die Mutter liegt daneben? Ja. Das ist ja unfassbar. Auch als du dann schon fast erwachsen warst, mit 14, 15. Ja, da war sie dann nicht, also das war so in der Anfangszeit. Im Bett? Ja, hinterher. Wo ich dann auch noch in demselben Raum mein Bett stehen hatte. In dem Schlafzimmer, in dem ja, ersten Schlafzimmer? Genau. Warst du Einzelkind? Nee, ich habe noch eine Schwester. Wurde mit der das auch getan? Meine Schwester hat mir gesagt, sie könnte sich da an nichts erinnern. Mein Gott, was war denn mit deiner Mutter los? Warum hat die denn so eine Schuld auf sich geladen? Weißt du das? Tja, wenn ich das wüsste. Du hast sie nie gefragt? Nee, ich habe häufiger mal einen Anlauf wagen wollen, aber oder in Wut dann auch ihr das an den Kopf werfen wollen, aber mittlerweile ist sie eine alte Frau. Und sie lebt noch. Lebt er auch noch? Nee, mein Vater ist verstorben. Wurde nie mit niemandem darüber gesprochen? Nee. Der Vater wurde auch dann nicht angezeigt von dir später mal? Nein. Nee, also als meine ersten Erinnerungen aufkamen, sag ich mal, man verdrängt es ja oftmals über Jahre oder Jahrzehnte, war mein Vater schon verstorben. Was empfindest du denn für deine Mutter? Ja, das ist eigentlich so das Tragische an der ganzen Geschichte. Ich empfinde eine ungeheure Wut auf meine Mutter und ja, was meinen Vater betrifft, kommt da eigentlich so gar keine Wut hoch. Mhm. Verkehrst du mit ihr viel? Hast du viel Kontakt? Ja, im Moment haben wir mal wieder keinen Kontakt. Das geht mal rauf, mal runter. Jetzt hast du gerade unser Gespräch begonnen und hast Bezug genommen auf eine Traumatherapie. Heißt das, dass du erst jetzt in deinem Alter von 57 dich so therapeutisch mit diesem Thema beschäftigst? Nee, also eigentlich schon seit längerer Zeit. Ich muss jetzt mal rechnen, bestimmt seit 20 Jahren. Mhm. Mal in der psychosomatischen Klinik, auch ambulant, aber es ging nie um den eigentlichen Missbrauch. Ach, den hast du verschwiegen? Nee. In einer psychosomatischen Klinik wurde mir der nicht geglaubt. Mhm. Und bei anderen Therapeuten standen eigentlich immer aktuelle Dinge im Vordergrund, aber... Das heißt, bei dem jetzigen, in dieser Traumatherapie, sprichst du zum ersten Mal so richtig über den Missbrauch? Wollte ich. Also ich bin eigentlich im Moment sehr stabil, so in meinem Leben angekommen und dachte, dass es jetzt der Zeitpunkt wäre, das mal therapeutisch anzugehen. Mhm. Du wolltest mir auch etwas aus dieser Therapie erzählen, so hast du gerade das Gespräch begonnen. Ja. Was ist das? Ja, diese Therapeutin, also sie ist fachlich wohl sehr versiert, hatte, also das war heute die zweite Stunde und in der ersten Stunde war sie nicht so davon überzeugt, dass eine Therapie angezeigt wäre, weil ich keine Ängste habe, weil ich keine starken Bilder habe, mit denen ich mich ständig beschäftigen muss. Und heute war sie auf dem Trip, und das war auch heute von ihr aus gesehen die letzte Stunde, dass ich kein stabiles Umfeld hätte, was so eine Traumatherapie auffangen würde. Das heißt, sie will dich nicht weiter therapieren, wenn sie sagte, das ist die letzte Stunde. Bist du enttäuscht? Ja. Hast du ein stabiles Umfeld? Ja, ich bin nicht verheiratet. Ich habe also keinen Ehemann. Ich habe leider auch keine Kinder. Hast du Freunde? Ein Freundeskreis schon, aber der ist sehr übersichtlich, möchte ich mal sagen. Jetzt hat die Frau dich vor die Tür gesetzt, weil da niemand um dich herum ist. Was sollst du denn tun? Ja. In der Auffassung der Dame nach. Ja, sie meinte, ich sollte erstmal für so ein stabiles Umfeld sorgen. Ist sehr toller Ratschlag, Frau Psychologin. Ja, ne? Toller Ratschlag. Da kannst du in 20 Jahren wiederkommen, wenn du dann irgendwo vielleicht, wenn du verheiratet bist. Ja. Also ich habe auch gesagt, soll ich mir jetzt einen backen und eine Familie aus dem Boden stampfen oder... Sie soll dein stabiles Umfeld sein, wenn sie sich mit dir beschäftigt. Ja, als also Therapeutin. Am liebsten, um es jetzt überspitzt auszudrücken, wäre sie, ich hätte einen Ehemann, einen liebevollen natürlich, Kinder... Wo ich sie jetzt noch herkriegen sollte, weiß ich nicht. Der ist aber die Dramatik deiner Geschichte klar. Ja. Die weiß das. Ja. Also ich habe es direkt auch offen angesprochen, warum und weswegen. Und sie glaubt dir auch. Ja, hatte ich den Eindruck doch. Aber dennoch will sie dich nicht. Nee. Bin ich ein bisschen geschockt, muss ich dir sagen. Ja, also ich... Das habe ich so noch nicht gehört. Also man kann ja nicht immer voraussetzen, wenn man das immer voraussetzt, dass jemand ein stabiles Umfeld hat, um in eine Therapie zu gehen, können vielleicht die Hälfte der Leute gar nicht mal in eine Therapie gehen. Ja, und vor allen Dingen, ich sag mal jetzt jemand, der gesettelt ist in einem stabilen Umfeld... Braucht es ja vielleicht gar nicht mehr. Wahrscheinlich gar nicht, genau. Bist aber eine seltsame Frau gestoßen, glaube ich. Ja. Das heißt, du musst dich wahrscheinlich auf die Socken machen und jemanden neuen ausfindig. Ja, sie hat dann auch so lange hin und her geredet, bis 50 Minuten um waren. Natürlich, sie wollte ihre Kohle haben. Ja, genau. Mhm. war dann noch so nett, mir eine Liste von Therapeuten auszudrucken. Vielleicht konnte sie auch ganz einfach mit dir nicht. Kann ja auch sein, dass sie irgendwie... Ja, habe ich sie ganz direkt gefragt. Mhm. Aber da ist ja eigentlich die Antwort, ist sie schuldig geblieben. Mhm. So, jetzt stehst du da. Du möchtest gerne so etwas machen. Du möchtest dich damit beschäftigen. Intensiv, verstehe ich das richtig? Ja. Ja. Da du dich intensiv in einer Therapie damit noch nie beschäftigt hast? Genau. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn man 10 Jahre als Kind so ein Martyrium erfahren hat, hat das all die vielen Jahrzehnte natürlich irgendwie bewusst oder unterbewusst in dir gelebt. Ja. Die Verletzung. Und die ist da. Ja, ja. Also ich meine, nicht umsonst habe ich keine Familie. Mhm. Das sind alles so Dinge, die mir mehr oder weniger dadurch verwehrt geblieben sind, sage ich mal. Mhm. Hast du denn je Sexualität erleben können? Ja. Ja? Und, ja. Und auch genießen können? Ja. Ja. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut, dass das funktioniert hat. Ja, ja. Und du hast dich auch in einen Mann verlieben können? Ja. Mhm. Liebe Linda, meine nette Psychologin, die Sabine, hat mitgehört. Die wird dich jetzt gleich nochmal anrufen. Mhm. Und dir nochmal ein paar Tipps und Leitfaden zur Seite stellen, wie du jetzt weiter vorgehen solltest und wie du suchen sollst. Wie ich mit Therapeutinnen umgehe. Genau, dir wird jetzt mal ein paar Tricks sagen, wie man die Burschen da wirklich dann auch an die Kandare nehmen kann. Ja. Denn das geht so nicht. Da muss jetzt was geschehen. Ja. Ich bitte dich aufzulegen, wir rufen dich wieder an. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und ja, dass du einen guten Therapeut findest und dass du vorankommst mit der Aufarbeitung dieser schlimmen Geschichten. Ja, ich danke dir und eine tolle Sendung machst du. Dankeschön, ich freue mich sehr, dass du es sagst. Vielen Dank. Linda, okay, du legst auf und wir melden uns gleich. Okay. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, 1.23 Uhr. Morgen ist Themennacht und morgen heißt unser Thema das Böse. Ich möchte gerne mit Leuten morgen reden, denen das Böse schon begegnet ist. Entweder in Form eines Menschen, der euch vielleicht sehr, sehr schlimme Dinge angetan hat, große Gewalt angetan hat, der euch sehr verletzt hat. Oder das Böse kann einem ja auch begegnen in Form von etwas Übernatürlichem. Also glaubt ihr an das Böse, an die Kraft des Bösen, vielleicht an Satan oder an eine böse Macht? Habt ihr diesbezüglich schon irgendetwas erlebt? Wenn ja, dann mailt uns domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an, wie immer, oder gerne natürlich auch während der Sendung. Das Böse, unser Thema morgen. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht. Und ich bin verbunden mit Melli. Melli ist 36. Guten Morgen, Melli. Hallo, Domian. Hallo, Melli. Um was geht's bei dir? Es geht darum, dass ich bin schwanger. Ja. Noch ganz frisch in der 5. Woche. Wurde jetzt von meinem Partner verlassen. Warum? Und habe jetzt ganz viel Ärger mit seiner Familie. Wie lange warst du mit dem Mann zusammen? Noch nicht lange, 3 Monate. Das war ganz frisch. Ist das jetzt ein... Ich gehe mir davon aus, dass das nicht geplant war, dass du schwanger bist. Nein. War nicht geplant. Er hat auch zu dem Kind gestanden am Anfang. Es war alles okay. Bis jetzt zum Wochenende, wo er meinte, die Schwangerschaft hat alles verändert und er hat keine Gefühle mehr für mich. Ja, daraufhin habe ich gesagt, dass ich gerne halt erstmal Abstand haben möchte. Mhm. Und dann fing alles an. Was fing an? Jetzt werde ich halt terrorisiert von der Familie. Was heißt das konkret, von der Familie terrorisiert? Ja, ich kriege Anrufe, ich werde beschimpft, ich werde, also es wird gesagt, dass sie wollen die Schwangerschaft mitmachen, sie wollen mit zum Arzt. Sie wollen Anwälten, dass sie danach das Kind bekommen und wenn ich es auf die Welt bringe. Ach so, die bedrängen dich nicht, dass du abtreiben sollst, mm-mm, sondern die wollen die Schwangerschaft mitmachen, miterleben oder was? Genau, ja. Was sind das für Leute? Was ich weiß es nicht, bin auch ziemlich am Ende. Ich hatte auch eine Fehlgeburt schon und bin auch deswegen in Therapie und habe natürlich Angst, dass durch den ganzen Stress jetzt das Kind halt auch weggeht. Kennst du denn die Familie? Ja. Über wen reden wir mit Familie? Seine Mutter und seine Schwester. Mhm. Haben die sich vorher auch in eure Beziehung gemischt? Nein, überhaupt nicht. Das fing alles an, wo es hieß, dass ich schwanger bin. Und das Problem ist, dass er einen 6-jährigen Sohn schon hat. Und die Mutter und die Schwester das nicht miterleben konnten, die Schwangerschaft und auch die Geburt, weil sie keinen Kontakt hatten. Sie wollen das jetzt alles natürlich miterleben. Und dieser 6-jährige Junge lebt bei einer anderen Frau? Ja. Aber wenn die so scharf auf das Kind und die Schwangerschaft und alles sind, warum er dann nicht? Ja, das weiß ich auch nicht. Also es ist ganz klar für dich, seitdem du schwanger bist, hat er sich von dir abgekehrt? Ja, definitiv. Hat er dich denn dazu bedrängt, abzutreiben? Nein. Auch nicht? Er will einfach nicht mit dir zusammen sein, wenn du schwanger bist und tschüss? Genau, aber er will dann, wenn das Kind da ist, das Kind. Er will es ganz und gar? Ja. Also nicht, dass ihr euch aufteilt in der Betreuung? Nee. Sie wollen das komplette Sorgerecht haben? Ja. Und damit drohen sie mir halt mit Anwälten und dass ich mich mit der Familie anlege. Und ich zitter auch total, weil ich bin da, das nimmt mich alles sehr mit. Ich habe halt Angst, dass die bei mir vor der Tür stehen und habe sie jetzt blockiert über Handy und Internet. Ja. Wie oft hast du die Familie, die Mutter und die Schwester vorher gesehen? Dreimal. Dreimal? Mhm. Und wie war das so, wenn man dann zusammen war? Also das erste Mal war auch ziemlich heftig, weil dann sie wussten dann von der Schwangerschaft und haben mich eigentlich ziemlich ins Verhör genommen und haben dann gesagt, dass sie das schon erlebt haben. Sie wollen eine nette Frau haben, sie wollen teilhaben, sie wollen alles mitmachen, sie haben das Recht dazu, mit zum Arzt zu gehen. Sie wollen alle Bilder sehen, sie wollen den Mutterpass regelmäßig sehen und alles. Sind die aus einem anderen Kulturkreis? Nein. Ich bin ja völlig platt. Das, ja, überhaupt diesen Anspruch zu stellen, als die Schwester des Erzeugers so etwas zu sagen, das ist eine Unverschämtheit. Ist das ja, und ich habe halt gesagt, dadurch, dass er mich nicht getrennt hat, es tut mir natürlich auch weh, habe ich gesagt, ich möchte erstmal Abstand haben. Natürlich. Und dass ich auch zur Ruhe komme. Ja. Ne? Und da haben sie jetzt gesagt, nein, das ist sein Recht, er darf die Schwangerschaft miterleben und wenn nicht, dann geht das alles über einen Anwalt. Du hast jetzt Angst um dein Kind, ja. Wegen des ganzen Stress, ja. Der da entsteht. Aber das ändert nichts an deiner Entscheidung, das Kind haben zu wollen. Nein, definitiv nicht. Du willst es auf jeden Fall haben? Ja, und ich mache das auch alleine und ich kriege es auch alleine groß, weil ich habe einen super Freundeskreis und das ist nicht das Ding. Ich habe halt Angst, dass sie es mir wegnehmen irgendwie. Hast du dich denn mit der Polizei schon mal besprochen? Drohen die richtig? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie jetzt drohen, sie schreiben halt SMS. Sie machen es halt auf die psychische Weise. Mhm. Ne? Alles aufbewahren, ne? Was sie nicht löschen. Mhm, okay. Das ist wichtig. Alles dokumentieren, was da passiert. Ja. Man weiß nicht, was noch geschieht, dass du das alles vorlegen kannst und beweisen kannst. Das ist ja Horror. Das tut mir aber leid für dich. Ja. Und ich freue mich eigentlich so, ja. Und ich dachte auch am Anfang, es wird alles gut und jetzt nimmt es halt so eine Kehrtwendung. Hast du denn mit ihm noch ein bisschen Kontakt? Nein, gar nicht. Gar ich habe das jetzt alles eingeschränkt. Also komplett abge. Du sagst, du hast einen stabilen Kreis um dich herum, einen Freundeskreis, die dich auffangen und die dir auch zur Seite stehen. Ja. Ich finde, du solltest dich trotzdem noch ein bisschen schlau machen und beispielsweise, ich glaube, die Polizei kann ja gar nicht so viel sagen in dem Fall, weil nichts passiert. Ja, und es ist alles noch so ein bisschen vage. Dennoch empfehle ich dir, Kontakt zum Weißen Ring aufzunehmen. Okay. Wir rufen dich gleich nochmal an und geben dir die Telefonnummer. Besprich das mal mit denen und schilder denen den Fall. Vielleicht gibt es jetzt schon noch Möglichkeiten, wie du dich besser schützen kannst und wie du im Falle einer Eskalation jetzt vielleicht schon irgendwelche noch mehr Informationen sammeln könntest. Ich weiß es nicht. Man kann sich auf jeden Fall mal schlau machen. Ja. Ist es denn das Recht von ihm, dass er die Schwangerschaft miterlebt? Oder kann ich als Frau sagen, ich möchte das nicht? Ich bin kein Jurist. Ich würde mal so von meinem gesunden Menschenverstand aus sagen, wenn die Beziehung kaputt ist, ist es dein Recht, dich so zu verhalten, wie du möchtest. Und dann kann er eben auch die Schwangerschaft nicht miterleben. Was immer das auch heißen, was soll das überhaupt heißen? Ich verstehe das auch nicht genau. Also er sagt halt, er will halt mit zum Arzt gehen. Er möchte über alles informiert werden. Wie gesagt, sie möchten die Bilder haben, sie möchten den Mutterpass regelmäßig sehen. Ich weiß auch nicht, warum die das wollen. Ich verstehe es nicht. Also wenn er so interessiert ist an dem Kind, dann könnte er ja auch weiter mit dir zusammen sein oder zumindest eine freundschaftliche Ebene suchen. Dann informiert man ja auch gerne den Vater, aber so ist das ja unter Druck passiert, unter Angst. Sollst du jetzt gerade agieren? Nein, da würde ich mich jetzt gar nicht einschüchtern lassen. Erkundige dich, was deine Rechte sind. Wir werden dich jetzt gleich weiterleiten, wohin du dich da wenden kannst. Ja. Und dann zieh dein Ding durch. Okay. Ja. Ja, mach ich. Melli, bitte leg auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Ja, danke schön, Domi. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. Livio ist hier, Livio 34, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Livio, guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ja, ich bin erstmal fassungslos über die erste Anruferin, was sie erzählt hat. Also das war ja furchtbar, ne? Was die Linda erzählt hat, ja. Mhm. Ja, ja, genau. Ja. Die Eigenmutter liegt daneben im Bett und naja. Unfassbar. Unfassbar. Wahnsinn. Ja. Das ist schlimmer als im Horrorfilm, sag ich mal, ne? Ja, und vor allen Dingen auch die Schuld, die Frau auf sich geladen, die alte Frau. Das ist schon ungeheuerlich. So, aber du hast zu deinem Thema angerufen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Und zwar mein Thema ist Telefonsexsucht. Ich bin selber telefonsexsüchtig, würde ich mich so bezeichnen. Mhm. Seit 1995. Seit 1995? Ja. Seit 18 Jahren? Ja, da hat alles angefangen. Da war ich 16. Wie oft telefonierst du denn am Tag? Ach, dann ist er weg. Wir versuchen es nochmal. Und jetzt hoffe ich, dass wir keinen technischen Defekt hier haben. Jetzt leuchten wieder meine ganzen Anzeigentafeln hier. Maurice, 25. Guten Morgen, Maurice. Guten Morgen, hallo. Hallo. Weswegen hast du angerufen? Ich wollte mit dir über den Selbstmordversuch meiner Freundin reden. Ich habe das kein Wort verstanden. Du musst das irgendwie anders halten. Das war jetzt ganz gut. Ich wollte mit dir über den Selbstmordversuch meiner Freundin reden. Ich habe es immer nicht verstanden. Du hast heute versucht? Nee, ich wollte mit dir über den Selbstmordversuch meiner Freundin reden. Ach, entschuldige bitte. Den Selbstmordversuch deiner Freundin. Wahrscheinlich hältst du den Hörer irgendwie zu nah, dass das so ein bisschen... So besser? Ich hoffe. Was ist genau passiert? Sie hat Tabletten genommen und sich auf der linken Seite die Pulsader aufgeschnitten. Wann ist das passiert? Am Freitag. Am Freitag. Hast du sie gefunden dann? Nein, sie hat mir vorher eine SMS geschrieben und ich habe dann Krankenwagen und Polizei alarmiert und die sind dann bei mir in die Wohnung, weil ich auch nicht vor Ort war. Sie war in deiner Wohnung. Genau. Und hat vorher eine SMS geschrieben, ich will mich jetzt umbringen. Ja, sie nicht so direkt, sondern sie hat geschrieben, egal wo ich bin, ich werde dich immer lieben. Und weil ich was schon geahnt habe, sie ist also psychisch nicht so stabil, habe ich mir dann schon Gedanken gemacht und lieber gedacht, ich ruf einmal zu viel die Polizei, hat einmal zu wenig. Ist das schon mal passiert? Also so direkt nicht. Also sie hat schon mal so gesagt, dass sie gar nicht mehr Leben braucht und dann habe ich mir schon meine Gedanken gemacht zu dem Zeitpunkt. So, jetzt hoffe ich, dass die sehr rechtzeitig ankamen, die Hilfskräfte. Ja, sie ist heute auch von der Intensivstation runtergekommen. Heute? Genau, heute. Ja, heute ist schon, wir haben jetzt die Nacht zu Mittwoch, da hat sie aber doch recht lange da gelegen. Ja. Von Freitag. Mhm. Sie hat schon auch ein bisschen Blut verloren. Mhm. Und warum hat sie es gemacht? Ja, ich wollte mich räumlich erstmal von ihr trennen. Also sie hat halt bei mir gewohnt, weil sie Schulden hatte und ihre eigene Miete nicht mehr bezahlen konnte, habe ich sie bei mir aufgenommen in meiner Wohnung. Mhm. Aber wir sind noch gar nicht so lange zusammen und ich wollte das halt dann etwas langsamer angehen und habe ihr gesagt, dass ich mich räumlich trennen möchte. Ja. Und dann hat sie aber aufgrund ihrer Vorgeschichte so Verlustängste, also sie hat große Probleme mit ihrem Elternhaus und ihren Geschwistern und hat sich dann... Dann war das quasi eine Reaktion auf deinen Wunsch, sich räumlich zu trennen. Genau. Hast du deshalb jetzt im Nachhinein ein schlechtes Gewissen? Also mich plagen halt extrem krasse Schuldgefühle und Schlaflosigkeit und solche Sachen halt. Ich sag's dir mal ganz spontan, Boris, ich finde, dass du keine Schuldgefühle haben musst. Ich finde, wenn du sagst, das ist mir zu schnell und zu eng alles, ich möchte eine räumliche Trennung, ist das gute Recht eines jeden Menschen. Wenn ein anderer dann so drastisch reagiert, ist das natürlich zurückzuführen auf eine große psychische Labilität und nicht auf ein Fehlverhalten deinerseits. Also die Ursache, wir wollen gar nicht von Schuld reden, die Ursache für das, was da passiert ist, liegt eindeutig bei deiner Freundin, nicht bei dir. Ja. Das sage ich jetzt mal ganz spontan so als komplett außenstehender und neutraler Mensch. Du brauchst dir keine Schuldgefühle da einzureden. Die Frage ist natürlich jetzt, wie du dich jetzt weiter verhältst, vermute ich mal. Dass du dir darüber auch viele Gedanken machst. Also es ist halt mit ihr schwierig, Beziehungen zu führen, weil sie halt, glaube ich, extreme Verlustängste hat. Und ich möchte eigentlich auch erstmal nicht so einen engen Kontakt zu ihr, glaube ich, in der Zukunft. Und ich habe halt Angst, wenn ich jetzt die komplette Trennung vollziehe, dass sie dann halt in ein Loch stürzt oder sich sonst noch was antut. Wie lange seid ihr überhaupt zusammen gewesen bisher? Etwa 5 Monate. Ja. Und für dich ist eigentlich klar, die Gefühle sind nicht ausreichend, um eine enge Beziehung eingehen zu können. Ja, also es klingt zwar ein bisschen egoistisch, aber die Gefühle sind halt nicht so groß, dass ich mit diesen ganzen Problemen, die sie hat, also das fängt an von Schulden, Probleme mit der Mutter, mit dem Vater, psychische Art und Weise, dass ich dieses ganze, ich Anführungsstrichen Theater eigentlich nicht mitmachen möchte. Ja. Finde ich völlig akzeptabel und da muss man sich auch nicht für entschuldigen. Dann passt es halt nicht und das ist nicht dein Ding und so ist es halt. Nun ist sie ja aufgrund des Selbsttötungsversuches wird sie ja in psychologisch-psychiatrische Behandlung kommen. Ich hoffe das. Das wird so sein. Sie war auch schon in verschiedenen Kliniken jetzt, also auch in letzter Zeit, auch als wir schon zusammen waren. Ja, es ist alles relativ schwierig. Hast du sie denn jetzt besucht auf der Intensivstation? Ich habe ihr, also am Samstag habe ich ihr Sachen vorbeigebracht, aber da war sie halt auch nicht ansprechbar. Das heißt, du hast so ganz klar mit ihr noch gar nicht gesprochen? Nein, habe ich noch nicht gesprochen, aber sie hat jetzt auch mehrfach versucht anzurufen und ich habe aber jedes Mal dann auch aufgelegt. Vielleicht wäre es ganz gut, wir beraten das gleich auch noch mit meiner Psychologin, aber meine Idee wäre jetzt gerade, sie wird ja demnächst dann in eine Betreuung zumindest für eine gewisse Zeit kommen, durch einen Psychologen, durch einen Psychiater, dass du zumindest doch mal das Signal hinterlässt dieser Person, die sie betreut, dass du nicht mehr mit ihr zusammen sein willst. Okay. Dass sie, also deine Ex-Freundin, sage ich mal, dass sie quasi schon auch von Seiten der Therapie und des Arztes schon mal darauf vorbereitet wird, dass da gar nicht irgendwie falsche Hoffnungen entstehen. Ja. Ansonsten würde ich mich auch eher zurückhalten, denn ich glaube, jede Aktion mit ihr bringt dich wieder näher an sie ran und macht es ihr umso schwerer, sich von dir zu lösen. Ja, also insofern, das war auch mein Plan, aber dazu kommen halt noch diese Gefühle, dass ich halt irgendwie denke immer, das ist alles meine Schuld. Wie hat sie denn vorher gelebt? Hatte sie einen Beruf? Also sie hat jetzt gerade nach mehrfachen Versuchen das Abi nachgeholt oder zumindest hat sie jetzt Fachabitur und wollte jetzt eigentlich anfangen zu studieren. Ja. Und wie hoch sind die Schulden, die sie hat? Ich habe da nicht für den Überblick, ehrlich gesagt, über ihre Schulden, die sie hat, aber es geht schon in die mehrfach Tausender-Geschichte. Mehrere Tausend. Also Maurice, diese Schuldfrage, wie gesagt, objektiv gesehen, hast du damit gar nichts zu tun. Es liegt leider begründet in der Situation deiner Freundin oder deiner Ex-Freundin. Und wie du dich jetzt da vielleicht, ob du mit den Ärzten mal ein Gespräch führen solltest und das zumindest signalisieren solltest, ich fände es eigentlich ganz gut, wird dir meine Psychologin gleich nochmal sagen. Das heißt, du legst auf und wir rufen dich gleich wieder an und dann kriegst du noch ein paar Infos. Okay, alles klar. Alles Gute. Danke dir. Tschüss, Maurice. Ciao. Tschüss. So, und jetzt höre ich gerade, dass Livio von gerade wieder da ist. Hallo, Livio. Ja, ich bin wieder da. Ah, genau. Hallo. Da hallo, Domi. Der ja. Technikteufel. Da war irgendwie der Technikteufel da drin. So, fangen wir nochmal von vorne an. Fangen wir nochmal an, genau. Also mein Problem ist praktisch die Telefonsexsucht seit 1995. Und meine Frage war gewesen, als es gerade wegbrach, wie oft du so pro Tag, kann man das sagen, Telefonsex machst? Also pro Tag einmal. Und wie lange dauert das dann immer? Das geht also in der Woche so dreimal. Das geht dann zwischen 7 Minuten und, sag ich mal, 15 Minuten. Also nur dreimal in der Woche, nicht jeden Tag? Nein, nicht jeden Tag, nein. Gut. Jeden Tag nicht. Haben wir uns gerade falsch verstanden. Und wie gesagt, seit 18 Jahren, damals habe ich angefangen, das auf dem Telefon von meinen Eltern zu machen. Haben die sich gefreut? Ja, eher nicht, ne? Eher nicht wohl. Mit wem machst du das denn? Ich habe so meine Rufnummern aus dem Videotext, die ich mir dann hole. Aber die musst du bezahlen. Ja, das kostet in der Minute zwischen 2,79 Euro und 2,99 Euro über Handy. Oh. Weil Festnetz habe ich keins mehr, das habe ich zweimal gekündigt, weil ich auch schon da Probleme bekommen habe mit Rechnungen. Das heißt, hast du gerade gesagt, zwischen 7 Minuten und 15? Zwischen 7 Minuten und 15 Minuten. So, 15 es kommt darauf an, wie viel Zeit ich mir nehmen will oder wie viel Zeit ich in Anspruch nehmen will oder wie lange es dauert halt. Da, wenn man das jetzt zusammenrechnet von 1995, kommt da eine staatliche Summe zusammen. Ja, das will ich mir gar nicht ausrechnen. Jetzt was insgesamt, aber auf jeden Fall 1997 habe ich schon mal, sag ich mal, 1997 habe ich das erste Mal richtig in die Schuldenfalle getreten. Da hat mich dann meine Mutter immer rausgeholt noch, sag ich mal, hat mir finanziell Zuschuss gegeben. Achso, du hast dich wirklich deshalb auch verschuldet? Ich habe mich da richtig verschuldet, ich habe dann auch. Über wie viel Geld reden wir da? Also 97 war das damals in D-Mark noch 700 D-Mark. Und jetzt aktuell in Euro, jetzt habe ich eine Rechnung von 297 Euro und ich erwarte aber bald im nächsten Monat auch wieder eine Rechnung von 250 Euro. Was machst du? Jetzt schon weiß. Die kannst du nicht zahlen. Ich jetzt schon, ja, dass ich das nicht zahlen kann diesmal. Was machst du vom Beruf? Ich bin arbeitslos. Ah ja, okay, dann ist das natürlich eine wahnsinnige Summe, wenn du da 250 Euro für telefonierst. Ich habe das letzte Mal 2007, habe ich auch von dem Kasselbüro dann einen Brief bekommen und stand kurz vor dem gerichtlichen Verfahren. Kannst du das denn nicht mit deiner Telefongesellschaft so regeln, dass diese Nummern alle gesperrt sind, dass du die gar nicht anrufen kannst? Kann man die nicht blocken? Das habe ich mit meinem ersten Mobilfunkvertrag gemacht. Das habe ich da machen lassen, sperren lassen. Und nach einer gewissen Zeit habe ich dann wieder angerufen, habe es wieder freigeschaltet, weil ich einfach, sag ich mal, Okay, du bist rückfällig geworden. Und wenn du dann sagst, wieder freischalten, dann machen die das auch. Dann machen die das auch, ja. Du musst denen einmal eine Anweisung geben, dass du das nie wieder freischalten lassen kannst. Aha. Ja, sage ich jetzt mal so ganz spontan, als erste das Idee. Geht? Ich weiß es nicht, ob es geht. Man muss ja erstmal dann alles ausprobieren. Hast du denn? Wie gesagt, ich habe schon durch meine Sucht, sag ich mal, in der Vergangenheit Therapiemöglichkeiten gesucht irgendwie, aber da habe ich nie richtig eine Therapiegruppe gefunden, die sowas speziell bespricht oder behandelt. Ist das nicht unglaublich öde, über so einen langen Zeitraum immer in der gleichen Art Telefonsex zu machen für 5 Minuten? Ja, es ist öde, ne? In dem Moment habe ich da Spaß dran und da. Es ist doch immer dasselbe. Das gibt mir das einen Kick, sag ich mal, aber danach, sag ich mal, wenn es vorbei ist, dann ist, kommt dann auch die Reue und die, sag ich mal, wie sieht das denn? Der Ärger, dass ich das eigentlich hätte nicht tun sollen. Ja. Wie sieht das denn so, oder wie sah das in den letzten 18 Jahren, wir reden ja über so einen langen Zeitraum, mit Beziehungen aus? Hattest du Beziehungen? Ich hatte Beziehungen, ja. Und auch während der Zeit hast du das dann getan? Habe ich das auch gemacht, ja. Das wurde natürlich dann mit der Zeit dann immer weniger mit den Beziehungen und mit dem Telefonieren dann, mit dem Telefonsex dann immer mehr. Hast du letztendlich lieber Telefonsex als realen Sex? Genau. Mhm. Das kann man so sagen. Warum? Im Moment sieht es so aus. Warum? Warum? Es liegt vielleicht auch daran, 2007, wo ich das letzte Mal so hoch verschuldet war, da habe ich gerade die Diagnose Krebs bekommen. Und auch noch an einer Stelle beim Mann, wo es vielleicht ein bisschen empfindlich ist, sag ich mal, weiter unten, ne? Wo? Hodenkrebs. Hodenkrebs. Und ja, und wie ist sag das? Ich mal, da, was ist daraus geworden? Da stand irgendwie eine Welt für mich dann auf einmal still, wo ich die Diagnose bekommen habe. Das ging alles ganz schnell, wo ich dann operiert wurde. Und ja. Was ist daraus geworden? Was ist daraus? Ich bin jetzt im Moment, ich bin geheilt. Seit 2013, seit diesem Jahr bin ich geheilt. Mhm. Offiziell, also na, die 5 Jahre sind vorbei. Mhm. Aber die Psyche, sage ich mal, hat schon sehr stark gelitten seitdem. Und hat natürlich diese ganze Sache enorm verkompliziert, das glaube ich auch. Verkompliziert, ja. Verschärft, ja. Und ja. Ich kann mir auch nicht wirklich mehr so richtig eine Beziehung vorstellen, sag ich mal, zu einer Frau. Ja. Zum Mann auch nicht, sag ich dann gleich mal dazu. Ja. Ja, ich meine, das kann man ja wieder, da kann man sich ja vorsichtig rantasten. Du bist erst 34, da ist jetzt ja natürlich viel passiert, aber da würde ich mal die Hoffnung nicht aufgeben. Nein, der erste Schritt ist jetzt dieses Verhalten zu durchbrechen. Das Verhalten, genau. Das ist der, ich kann selber, ja. Das ist ja die Kunst. Aber das ist gar nicht so, ist gar nicht so kompliziert. Da gibt es wirklich hervorragende Therapeuten, die genau sowas können, die genau das machen. Ja. Werden wir dir gerne gleich mal in dich beraten, wie und wo du da rankommst. Ich hatte schon Psychotherapien, aufgrund aber anderer Sachen, die ich jetzt nicht so nennen möchte. Ja. Und Nein, du kannst auch wegen genau dieser Sache, ich meine, das ist ja nun eine krasse Sache, wenn du 18 Jahre das machst, da bist du therapiereif, definitiv. Ja. Und da kann man mit dir arbeiten. Einmal würde ich... Ich habe noch nicht Stellen gefunden, oder ich habe jetzt auch selber mal recherchiert, aber ich habe nichts gefunden, was... Gucken wir gleich mal. Werden wir dir gleich ein bisschen behilflich sein. Ich würde, das wäre auch schön, weil ich leide auch sehr drunter, sage ich ganz ehrlich. Ja, ich würde diese psychologische Schiene gehen und ich würde alles daran setzen, das auch, sagen wir mal, organisatorisch zu unterbinden. Also informiere dich bei deinem Telefonanbieter, ob du so etwas dauerhaft, unwiderruflich sperren lassen kannst. Ja. Das würde ich zum Beispiel machen. Das ist auch immer mit der Sucht. Ja, dass man, wenn man eine Sucht hat, muss man ja den eigenen Schweinehund austricksen. Ja. Und da muss man alle Dinge, ich weiß nicht, was man da noch versuchen könnte, aber das wäre ja schon mal ganz gut, dass das blockiert ist. Und das andere ist die reine Psychologie. Ich habe bloß Angst, wenn ich das dann mache und die Lust oder die kommt dann wieder und das geht dann nicht mehr, wie ich dann reagiere, ne? Ja, dann setze dich hin und du hast 2 gesunde Hände und dann ist die Sache vom Tisch. Okay, das stimmt. Dann musst du so schnell das halt dann machen, damit dann die Luft wieder raus ist. Mhm. So. Ja. Wie gesagt, ist ein Teufelskreis. Ja. Ich weiß auch nicht, ich kann ja nicht genau sagen, warum ich das überhaupt angefangen habe. Sag mal, die Welle war damals ganz groß, 95, wo das aufkam, mit den Nummern. Mhm. Und da bin ich voll mit, sag ich mal, reingetappt in die Welle. Ich habe mit der Zeit darüber nachgedacht, habe ich angerufen, ob ich. Es können ganz viele Dinge sich zur Sucht entwickeln. Eben das auch. Ja. Das ist wundert mich jetzt gar nicht so sehr. Livio, wir machen das so. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir und dann kriegst du einen Wegweiser, wie du zu einer Therapie kommst. Genau. Okay? Und das mit dem, was du gesagt hast, mit den Netzanbieter anrufen und mal fragen, ob das geht mit der Sperrung, das mache ich auch. Das machst du auch. Ja. Das ist schön. Das kannst du gleich morgen machen. Ja. Okay? Mein Lieber, du legst auf und wir melden uns gleich. Ich bedanke mich, Stürmann. Sehr gerne. Alles Gute. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, 1.51 Uhr. Ich tappte übrigens vorhin so ein bisschen durch die Programme und blieb dann die Fernsehprogramme blieb dann bei Maischberger hängen und sah dann ein paar Sekunden Alice Schwarzer und brrr, da habe ich schnell weitergeschaltet und habe dann Stefan Raab geguckt und habe mich dann doch sehr amüsiert. Hier ist Andreas. Andreas ist 46. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen. Andreas, um was geht's? Also, ich wollte mit dir mal darüber reden. Meine Frau hat mir vor 3 Wochen gestanden, dass sie mit einem Arbeitskollegen ihren Ausrutscher passiert ist. Und wir sind 27 Jahre verheiratet. Mhm. Also ihr Geständnis war im Prinzip eine Woche vor unserem 27. Hochzeitstag. Mhm. Ich hatte gespürt, es stimmt was nicht in unserer Beziehung, in unserer Ehe. Wir waren im letzten Jahr recht angespannt. Ich bin beruflich sehr eingebunden. Ich bin täglich 13 Stunden unterwegs. Meine Frau macht ebenfalls Zweischichtdienst. Oh ja, das schlägt sich nieder. Wir sind... Dann seht ihr euch ja kaum. Also in der Spätschichtwoche sehen wir uns gar nicht. Ja. Da geh ich morgens um 5 Uhr aus dem Haus und da schläft meine Frau und sie kommt nachts um 2 Uhr sowas nach Hause. Und da schlafe ich normalerweise. Ist das denn finanziell nötig, so extrem viel zu arbeiten? Also ich sag mal so, finanziell, bei mir zumindest sind die 13 Stunden nicht wirklich, dass die sich finanziell widerspiegeln. Hm. Aber es ist halt mein Job. Und müsste sie denn so viel arbeiten? Sagen wir mal so, also ihr Arbeitgeber, die nutzen das auch massiv aus. Die Spätschicht wäre eigentlich in der Nacht um 11 Uhr Schluss, aber das geht oft viel, viel länger. Und das heißt, es liegt gar nicht in ihrer Macht zu sagen, ich will ein bisschen kürzer treten? Nee. Da müsste sie ganz kündigen. Ja, richtig. Und das können wir uns aber wiederum finanziell nicht leisten. Mhm. Das geht nicht. Auf jeden Fall eben durch die gesamte Situation, ist unser familiäres Miteinander, unsere Beziehung, unser ganzes Leben miteinander. Wir haben uns verloren sozusagen, aus den Augen verloren in dem Sinne. Und dann gab es eben in der letzten Zeit nur noch Streit, wenn wir uns unterhalten haben. Wenn ihr euch denn mal gesehen habt? Ja, genau. Da war dann viel, viel Anspannung und sowas alles. Habt ihr Kinder? Wir haben einen erwachsenen Sohn. Der ist noch im Haus? Ja, der wohnt bei uns mit im Haus, genau. Ja. So, jetzt hat sie irgendwas mit einem Arbeitskollegen gehabt. Mhm. Einmal? Ja, einmal, sagt sie mir. Also das ist eben auch jetzt mit der Punkt. Was kann ich noch glauben? Mein Vertrauen in meine Frau ist halt zerstört komplett. Immerhin muss man schon mal ihr anrechnen, dass sie es dir gebeichtet hat. Aber erst nachdem ich ihr rausgekitzelt habe. Also, wie konntest du es raus? Hast du irgendwas vermutet? Ja, ich habe schon gemerkt, es stimmt was nicht. Und ich habe auch in der letzten Zeit dann einen ziemlichen Kontrollzwang entwickelt, sag ich mal. Mhm. Ich habe immer geschaut, wo steckt das iPhone meiner Frau? Man kann ja dann sehen, wo ist sie gerade und sowas. Und habe dann auf den Telefonrechnungen gesehen, ja, wen ruft sie an und so. Und da waren schon komische Gespräche dabei. Mhm. Und der ausschlaggebende Punkt war eben an dem Tag, wo dann das Geständnis kam, wo ich ihr das dann entlockt habe, da kam ein Anruf von dem Arbeitskollegen aus Indien. Und das Gespräch war ziemlich komisch. Und da war für mich, also ich habe ihr das Telefon gegeben und habe dann so gesagt, hier, der für dich Arbeitskollege und Ding, will dich sprechen. Und das Gespräch war ganz eigenartig. So unterhalten sich für mich Arbeitskollegen nicht. Verstehe. In Indien, weil der auf Geschäftsreise war oder was? Urlaub. Oder was Geschäftsweise, keine Ahnung, so genau weiß ich es nicht. Und auf jeden Fall, das Problem ist dann, ich habe gemerkt jetzt hier, hallo, da stimmt was nicht. Und dann habe ich gesehen, dass am Tag zuvor ein Telefonat eben wiederum aus Indien von über einer halben Stunde bei uns auf der Telefonanlage zu sehen war. Okay, ich habe Problem verstanden. Da gibt's also jemanden und wir wissen nicht genau, ob das nur einmal war oder ob das schon eine ganze Weile. Und wir wissen nicht genau, wie eng das ist. Also laut meiner Frau war das erstmal eine freundschaftliche Arbeitsbeziehung sozusagen. Ist sie verliebt in diesen Mann? Wiederum das sagt sie nein. Es hat ihr nichts bedeutet. Und die hatten, wie sie sagt, einmal Sex? Ja, genau. Und auch der war mehr oder weniger so aus Wut heraus, eben nach wieder mal einem Streit von uns irgendwie oder so. Was ja, Andreas, auch sein kann. Ich meine, so wie du es gerade geschildert hast, führt ihr ja auch ein sehr stressiges Leben. Ja. Und ein sehr, zumindest für eine Ehe oder eine Beziehung, ein extrem belastendes Leben. Ja. Da wundert es mich nicht, dass es da knirscht und jetzt gekracht hat auch. Ja, es wundert mich selber auch nicht. Ich weiß auch, dass ich im Prinzip mit Schuld bin. Mhm. Ich hab im Prinzip, kann ich sagen, meine Frau ja förmlich dahin getrieben, weil ich ihr eben im Vorfeld immer schon unterstellt habe, haha, da läuft was, du hast was und bla und so. Mhm, ja. Und dann irgendwann hat sie es dann halt scheinbar dann durchgezogen, beziehungsweise andersrum. Ich glaube von meiner Warte aus, dass derjenige welche, dass der einen schwachen Moment meiner Frau dann ausgenutzt hat. Also, du bist schon selbstkritisch und sagst, ich bin auch mit Schuld. Ja. Und mit und Hauptschuld, glaube ich zumindest, dass der erste Eindruck sind die Verhältnisse, in denen ihr lebt. Was macht sie denn für einen Vorschlag? Wie soll es denn weitergehen? Ja, also das, wie gesagt, das Geständnis war jetzt vor 3 Wochen. In der ersten Nacht war richtig böse. Da war unsere Beziehung fast vor dem Aus. Ich war dabei, sie zum Teufel zu schicken sozusagen, weil für mich eine Welt zusammengebrochen ist und sowas alles. Aber diese ersten Wogen haben sich geglättet. Mhm. Was will sie? Also meine Frau derzeit ist der Stand, wir möchten zusammenbleiben. Mhm. Ich hoffe, dass ich ihr das auch glauben kann. Wie gesagt, das Glauben in sie ist gut. Ein bisschen erschüttert. Andreas, kann ich alles verstehen. Und das ist auch nicht schön, wenn sowas passiert ist, aber wir wollen auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wenn das jetzt nach 27 Jahren, sagst du, ne, mhm, ist das einmal passiert. Mhm. Und unter extremen Bedingungen ist es passiert. Mhm. Ihr führt nicht ein wunderbar entspanntes Leben und sie ist einfach mal so aus Lust und Laune irgendwo hingegangen zu einem anderen Kerl, sondern unter extremen Bedingungen, finde ich. Und du hast sie auch genervt, du hast auch rumgeschnüffelt, also es ist alles irgendwie schwierig. Mhm. Ich finde, hat sie denn gesagt, dass sie das leid tut? Ja. Ja, so. Ja. Dann finde ich, dass man, wenn man 27 Jahre zusammen war und Interesse an dem Partner hat, dass man dann dem Partner auch und der eigenen Beziehung und der Ehe eine Chance geben sollte. Ich will das auch versuchen, aber das Problem für mich ist dieses Vertrauen. Also ich liebe meine Frau abgöttisch. Ich verstehe, aber du kannst dich jetzt auch in dein Misstrauen reinsteigern. Ja, ja, das ist genau der Punkt. Das ist der Punkt. Ja. Jetzt habe ich so ein bisschen Sorge. Ideal wäre es wirklich, ideal wäre es, wenn ihr beiden, wenn es nur einmal oder zweimal wäre, zu einer Eheberatungsstelle gehen könnte. Das möchte meine Frau nicht. Das möchte deine Frau nicht. Nein, sie möchte das nicht. Würdest du es denn machen? Ja, also ich sag mal so, ich habe auch mit Arbeitskollegen gesprochen über das ganze Thema. Andreas, ich mache jetzt mal hier einen Schnitt und wir rufen dich gleich an und vertiefen das noch, was du vielleicht alleine machen könntest. Ja, okay? Die Sendung ist gleich vorbei. Danke. Wir melden uns gleich. Tschüss. Ciao. In der Technik, Benjamin Vlies und morgen heißt unser Thema das Böse. Ich möchte mit Leuten sprechen, denen das Böse schon begegnet ist. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen, um 1 beginnt die Sendung. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao, ciao.